Der General. In New York feierte Petrosino unterdessen das zweijährige Bestehen des Italian Squad, indem er neue Leute einstellte. 1906 wuchs die Einheit auf 40 Männer an und eröffnete eine Zweigstelle in Brooklyn unter Leitung von Sergeant Anthony Vacris, der einer der engsten Freunde Petrosinos werden sollte. Auf die schlagzeilenträchtigen Grausamkeiten der Black Hand, die deren Botschaft verbreiteten und die Leute verängstigten, antwortete das frisch vergrößerte Italian Squad mit öffentlichkeitswirksamen Triumphen. Sogar der Fall Willie LaBarbera, der Junge, der beim Spielen von der Straße entführt worden war, fand ein gutes Ende. Eines Montags, mehrere Wochen nachdem der Junge verschwunden war, saß Petrosino noch spät am Schreibtisch. Auf der Suche nach Hinweisen in Sachen Willie sichtete er Polizeimeldungen aus der ganzen Stadt, als er unter den hunderten Berichten auf einen aus Brooklyn stieß. Dort hatte man einen weinenden Jungen von der Straße aufgelesen, der irgendetwas über eine Barbara genuschelt hatte. Das Kind war zum nächsten Revier gebracht worden und von dort zu einer Zweigstelle der Gesellschaft zur Verhinderung von Gewalt an Kindern. Petrosino las die Beschreibung des Jungen ein zweites Mal, dann eilte er nach Brooklyn. Er fragte die Heimmütter nach dem Kind, das seinen Namen nicht hatte nennen können, und die brachten einen schläfrigen Jungen herbei. Es war Willie. Inzwischen war es 3 Uhr morgens. Petrosino besorgte dem Kleinen etwas zu essen und brachte ihn ins Präsidium in der Mulberry Street. In der Straßenbahn schlief der Junge an der Schulter des Detectives ein. Sobald Willie sicher im Präsidium war, machte Petrosino sich auf den Weg zu den LaBarberas. Durch den Türspalt schob sich Petrosino etwas entgegen, ein Revolver. «Metta via la pistola», sagte Petrosino, »nimm die Pistole weg.« Die Angst vor der Black Hand war inzwischen so groß, dass Italiener schon wegen bloßen Waffenbesitzes verhaftet werden konnten. »Ich bin's, Petrosino«, fuhr er auf Italienisch fort. William LaBarbera öffnete die Tür, beäugte die Gestalt, die dort im fahlen Mondlicht stand. »Haben Sie meinen Jungen?« fragte er. »Ich habe ihn.« William ließ die Waffe sinken und rief in maschinengewehrhaftem Italienisch hinter sich ins Haus. Sekunden später stand Caterina LaBarbera in der Tür. Auf der Schwelle ging sie auf die Knie, küsste Petrosinos Füße und reckte die Arme gen Himmel, wie um den Heiligen zu danken, die ihr Flehen erhört hatten. Petrosino beruhigte die beiden, ließ sie sich etwas überziehen und brachte sie in die Mulberry Street. Dort angekommen riss Caterina ihren Sohn zugleich in ihre Arme. »Ich dachte, sie isst den kleinen Willie auf«, schmunzelte Petrosino später. Willie allerdings enttäuschte seine Mutter, indem er bloß nach seiner Schwester Rosie fragte. Die meisten von der Black Hand entführten Kinder vergaßen niemals ihr Martyrium. Manche konnten auch zu Hause nicht darüber sprechen, zumal ihre Entführer gedroht hatten, ihre Familien zu ermorden, falls sie redeten. Einige starben, andere trugen Narben von den Riemen und Seilen davon, die man ihnen ums Handgelenk gebunden hatte. Mindestens einer hatte Brandwunden. Von einem Jungen aus Chicago hieß es, in seinen Augen liegt der gehetzte Blick des verängstigten Kindes, sein kleiner Körper ist ganz ausgezehrt. Doch in der Nacht des 9. Oktober lag Willie LaBarbera sicher in seinem Bett, und Petrosino, der fromme Katholik, war dankbar. Wenigstens diesmal hatten er und seine Männer gewonnen.